1. So spricht der Herr, achtet konsequent auf das Recht und handelt gerecht, da mein Rettung unmittelbar bevorsteht und mein Gerechtigkeit bald offenbart wird. 2. Gesegnet ist dergenage, der dies Gebot befolgt und entschlossen daran festholt, in dem den Sabbat highlighten sein Hand von jeglichem Unrecht fernholt. 3. Ein Fremder, der sich dem Herrn angeschlossen hat, sollte nicht befürchten, ausgeschlossen zu werden, ebenso wie der Kindelus nicht glauben darf, oisei ein verdorter Baum. 4. Denn der Herr verspricht jenen, die sein Sabbatru ochten, sich für das Wald vorlin entscheiden und festen seinem Bund orientiert bleiben, ein bleibend Anerkennung. 5. Dicen Menschen word in seinem Tempel ein Denkmal setzen und ihnen einen Namen verleihen, der bedeut seimer als nach kommen ist und niemals ausgelöscht werden kann. 6. Auch die Ausländer, die sich dem Herrn widmen, im zu deinen und seinen Namen zu ehren, werden einbezogen, sofern sie den Sabbat ochten und den Bund waren. 7. Gott wird sie zu seinem heiligen Berg geleiten und sie in seinem Bethel erfreuen, da sein Haus ausdrücklich als Gebetsstadt für alle Nationen bestimmt ist. 8. Dies verkündet Gott, der Herr, der die Vertriebenen Israel sammelten versichert, dass noch weitere Gruppen zu der bereits bestehenden Gemeinschaft hinzufügen wird. 9. In einer bildhaften Aufforderung werden all wilden Tier des Felds und des Walds dazu aufgerufen, herbeizukommen, sich in der Butte Guttlich zu tun. 10. Die während wörtlichen Wachter werden als blind und erkenntnislos kritisiert, sie ahnen stammenhunden, die unfähig zum Warnen sind und stattdessen lieber treid schlafen. 11. Dies Anführer erweisen sich als unersattlich und gierig, wobei sie als Hirten wollig versagen, da sie ausschließlich ihr eigenen Interessen und persönlichen Vorteil verfolgen. 12. Sie fordern sich gegenseitig auf, Wein und berauschend Getränk zu konsumieren, in der Hoffnung, dass der Kommende Tag noch exzessiver als der Gegenwartig verlaufen wird.